some Dab Phantom Puns. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder alle, die Sande und... Es war Mosche. Mosche. Ja, Mosche ist gar nicht, ne? Nee, ist eigentlich... Ja, Prost. Ihr Lieben, wir sind mal nicht via Internet, sondern wir sitzen mal wieder echt zusammen. So wie auf der Gamescom. Wir sind eigentlich wieder auf der Gamescom. Nein, gar nicht. ist gar nicht Gamescom. Nee. Ihr Lieben, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann wisst ihr das ja. Ich bin in Wiesbaden auf einer Tagung, da geht's um Statistik. Sexy, oder? Ja, ich find's geil. Ich weiß, andere Leute finden das nicht so geil, aber das macht nichts. Und Pesra, der wohnt hier in der Nähe und deswegen machen wir jetzt einen Abschaltimpuls mit euch. Genau. Naja, Nähe ist relativ, das ist doch schon ein bisschen, aber wir machen genau jetzt einen Abschaltimpuls und die Elli hat sich ganz, ganz lieb trotz ihrer Tagung dazu bereit erklärt, mal mit mir essen zu gehen. Ja, die Tagung hört auch irgendwann auf, also die ist jetzt schon zu Ende, ihr Lieben, ne? Ich schwänz nicht. Nicht? Nee, nicht. Okay. Und wir sind jetzt hier, wir können gleich Werbung für den Laden machen, ne? Wir machen ja sonst auch immer Werbung. Wir sind jetzt hier im Vapiano. Genau. Das ist so ein Franchise-Ding. Ich finde, das ist so Mensa Deluxe. Haben wir das jetzt alles kaputt gemacht? Ich habe alles kaputt gemacht. Nein, Quatsch. Ja. Alles gut. Alles gut. Ich bin nur dran gekommen. Willst du mal das Konzept erklären hier von dem Ding? Nö. Naja, im Endeffekt, ihr werdet das ja gleich merken. Wir nehmen euch gleich mit, wir stehen da gleich an. Essen kann man sich ja à la Bohnen selber holen. Genau. Also ich finde, das ist Mensa Deluxe, ist es schon. Nein, also, das ist natürlich Showcooking und alles total super und so. Ja, also ja. Ist ein bisschen Yuppie, oder? Ja, ich stehe drauf. Ja. Nein, das war jetzt nicht abwertend gemeint, um Gottes Willen. Achso. Nein, das ist so ein bisschen, schon Mensa Deluxe. Aber richtig Deluxe. Es ist richtig Deluxe. Leute, wenn ich jetzt Wahl 3 sage, ne, die Leute, die in derselben Stadt studiert haben wie ich, die wissen jetzt Bescheid. Ja. So, wir können jetzt hier mal gucken, was wir essen wollen. Oh, wir haben euch so viel zu erzählen, ihr Lieben. Über Guild Wars wollen wir auch noch reden. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Essen, reden. Essen. Guild Wars. Und hey, Pesra, wir haben eine Rezension bekommen auf iTunes. Noch eine. Ja! Wir haben 3 Bewertungen, 5 Sterne. Ja, weil 6 Sterne geht ja nicht. Habe ich ja jetzt auch gelernt. Scheiße, ey. Das war auch so ein Epic-Fail von mir noch. Ich fand das putzig einfach nur. Das war einfach nur süß, wie du dann da sagst. Wir haben 6, nein, 5, nein, 6, nein. Ja, danke. Ich muss das nochmal. Lass doch einfach mal krass drüber wachsen. Okay. Ich hab das heute mir nochmal angehört gehabt. Und deswegen musste ich das jetzt nochmal erzählen. Ja, toll, alles gut. Wie hieß er? Der hatte so einen ganz abgefahrenen Namen. Wer? Ich kann mir keinen Namen merken. Der Rezensent. Ich weiß nur noch den letzten Namen. Chaizu. Und es war... Reality oder so? Ach, keine Ahnung. Wir gucken nochmal nach, lieber Rezensent, und wir reichen das dann irgendwann nach. Ja. Ich könnte jetzt auch mit meinem iPhone gucken. Und ich mit meinem LG. Ja gut, bei LG rockt halt nicht, ne? Ja, okay. Das ist egal. So, du denkst an Mitarbeiterrabatt. Was denn? Du denkst an den Mitarbeiterrabatt. Ja. Alles klar. Von LG-Produkten, ihr Lieben. Nein, es ist jetzt wieder gelungen. Also, super Rezension. Dem haben wir, der spielt Waldi. Der spielt Waldi und fand unseren RPG-Podcast so toll, dass er den Waldi jetzt eine Geschichte verpassen möchte. Ja, und er sagt, er kann nicht schreiben, macht nichts. Mann, ja. Ist egal. Erzählst du uns mal, wie deine Geschichte geht? Das würde mich mal interessieren. Ja. No? Genau. Schreib uns die mal, wir können eine E-Mail geht ja auch, haben wir ja nun festgestellt. E-Mail geht auch, genau. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben oder uns irgendwie einen Link schicken per E-Mail, wo wir dann auf die Geschichte drauf kommen. Ja, genau. Voll toll, oder? Finde ich total super. So. Kann man auch bei Guild Wars Characters alles machen? Das läuft auch. Ja. Finde ich jetzt nicht so, also GW Characters finde ich dafür nicht so geeignet, aber. Zur Not, wenn er keinen eigenen Webspace hat, weiß man ja nicht. Ja. Ja. Webspace. Ja. Hat auch nicht jeder. Ja, kannst du ja aber kostenlos mieten. Ja, kostenlos mieten, das ist ja auch nicht. Ja. Was ist das denn? Was? Bisschen paradox, oder? Ja, macht doch nichts. Okay. Normale Härte. Ja, immerhin muss es nicht umsonst er mieten, dann hätte ich jetzt die Krise gekriegt. Ja, genau. Er könnte es aber auch auf dem Wartower ins Forum setzen. In die Kreativecke zum Beispiel. Zum Beispiel in die Kreativecke. Ja. Danke. Also Wartower ja total super. Genau. Und wir würden uns mal für die Geschichte des Waldis interessieren. Richtig. Mal sehen, was der für ein Trauma hat. Genau. Weil alle Charaktere haben ja irgendwie einen an der Klatsche so ein bisschen. Aber ich meine, kein Wunder, wir leben im Krieg. Ja. Da ist man ein bisschen traumatisiert. Das da ist hat in Ordnung. Man halt mal so einander klatschen. Hat man. Oh, Leute, wisst ihr was? Apropos, ne? Ich habe schon die erste Geschichte geschrieben für Guild Wars 2, stimmt's? Aha, ja. Ganz, ich habe sie gelesen. Ja, ja, die ist schön, ne? Ich finde die gut, ja. Ja, also ich weiß schon, ich will unbedingt zwei Charaktere spielen. Ich will eine Frau natürlich wieder spielen, weil meine Geschichte geht ja weiter mit meiner Familie. Und ich will einen Mann spielen und der wird so toll. Ich bin ja schon total verliebt in diesen Typen. Ich, ja. Du nicht. Na, du auch. Ich finde den voll, also, sag ich mal. Bin ja echt mal gespannt. Also wenn der so wird, wie er wird, dann ist das der absolute Knaller. So White Trash ist das, aber oh, absolut. Der wird so super, Leute. Ihr macht euch kein Bild, der wird so geil. Ja. Warum wird der geil? Können wir jetzt auch mal, wollen wir die Geschichte ein bisschen verraten? Willst du spoilern? Das ist deine Geschichte. Ja, ich spoiler schon mal. Ich kenne ja nichts. Ja, hau mal. Die Velandra Alelisande, das wird eine Ur-Ur-Enkelin, ne? Wir sind ja Ur-Ur, oder? 250 Jahre macht Ur-Ur, zwei Generationen, oder? Ur-Ur. Ist egal. Von Ras Alelisande, dem letzten Fürsten übrigens von Elona, weil danach ist ja bekanntermaßen, wissen wir jetzt mittlerweile, alles durch Dank der Drachen und Dank Palava Yoko mal hinüber. Palava Johnny. Ja, Palava Toko. Ja. Genau. Den Namen. Der hat alles platt gemacht. So, damit ist das Fürstentum hin. Damit hörst du meine Familie auch relativ im Eimer. Und gut, ich meine, sie ist da dann an diesem neuen Königshof in Krüter und was willst du machen? So, und dann gibt's ja noch die Demorats, wie wir wissen. Und da wird es einen Nachkomme geben und der heißt Marsten Demorat. Ich hoffe, das reicht also so zeichenmäßig. Also, ich muss doch mal mit Martin reden. Ich brauche mehr als 19 Zeichen. Das ist ganz wichtig. Ja, vielleicht kriegst du ja mehr. Das weiß ich ja noch nicht, wie das ist. Das sind ja Details, über die er erst nächstes Jahr reden möchte. Das hat aber nichts mit Gameplay-Mechaniken zu tun, 19 Zeichen. Ja, Charaktere auch. Ach komm, hör mir auf. Ja, jedenfalls, und der Typ, der ist so richtig geil. Leute, ihr müsst euch vorstellen, der absolute Hammer-Typ sieht super aus. Der ist der Burner. Der sieht Burner-mäßig aus, das könnt ihr euch schon mal denken. Aber, und jetzt kommt's. Das ist ein zynisches, versoffenes... Wegstück. Richtig. Wie ja. Sieht das gehört? Wie sieht das gehört? Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Da kommt so ein geiler Typ rein und ihr denkt, oh. Und dann sprecht ihr den an und dann... Ja, das ist so der typische Anti-Held. Die Welt genau, ist voll davon. Genau, er ist ein Held. Und wir müssen herausfinden, das weiß ich noch gar nicht, warum ist er so? Ich hatte schon ein paar Ideen. Habe ich aber schon gesagt, glaube ich. Ne? Ja, hast du mir ja. Schon gesagt. Alles gut. Genau. Also, ne? Da wäre... Also es sind viele Sachen. Ihr dürft auch Lösungsvorschläge an Ellie schicken. Und wer bekehrt ihn? Ich weiß. Und was wird passieren? Was wird passieren? Ja, wird er mitkämpfen? Muss er denn? Der wird wahrscheinlich so mit seinem Cocktailglas in die Schlacht stolpern. Und dann muss er, dann wird der Held wieder willen. Oh, ich freue mich da schon drauf, Leute. Es wird irre. Super wird das. Was willst du denn essen? Ich weiß es schon. Du weißt das schon? Was ja, denn? Sag mal. Was da? Arrabbiata. Arrabbiata. Oh, was will ich denn essen? Das ist ein Canios. Ich mag das. Weil alles andere ist mir so ein bisschen... Bolognese. Ja, okay. Ich nehme wieder Pomodoro Fresco e Basilico. Ich wollte ja mal Dinkelnudeln probieren. Hattest du... Aber das war nicht das, was du das letzte Mal... Was das Doch, letzte mal, das war auch das, was ich das letzte Mal hatte. Aber, ich bin ja total nicht beim zweiten Mal. Nicht beim zweiten Mal. Nein, nee. Beim zweiten Mal hattest du nämlich irgendwas, was nicht toll war. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Echt? Was war denn das? Das weiß ich ja nicht mehr. Ich weiß nur, dass es nicht toll war. Das war die Geschichte mit diesem Chili und so. Ja? Ach so. Das war ganz uncool. Und da war auch der Salat nicht so, wie ich das wollte und so. Ja, aber das war was anderes, meinst du? Guck mal, da stehen jetzt nur zwei Leute an, dann stellen wir uns jetzt mal bei der Pasta an. Das ist ja Mensa-mäßig hier, wir müssen uns anstellen. So, aber das ist ja cool, wir kriegen jetzt wieder total Gamescom-Feeling. Wir müssen jetzt wieder zusammenbleiben. Wir sind wieder aneinander gekettet, Leute. Gekettet, wie du das so schön sagst. Ja, ist doch... Oh, Kette. Da haben wir ja von dem Debussy gehört, was das bedeutet, Kette, ne? Kette? Ja, Kette ist immer böse. Kette ist immer böse? Das habe ich jetzt nicht gerafft. Weißt du, hast du von dem Debussy das Spotlight nicht gesehen? Das Hammerteil? Oh ne? Ja, komm, oute dich. Ich habe keine Ahnung, was auf dem Watertower läuft. Nee, ist klar. Ich bin gerade beurlaubt. So, jetzt müssen wir... Du bist so semi-mäßig. Du hast dich selber beurlaubt. Ich habe mich selber beurlaubt. Du hast dich abgemeldet. Hier, gibst du mal so ein Tablett, bitte? Ich gebe dir mal ein Tablett. Mehr. Nehme ich jetzt Dinkelspaghetti oder nicht? Mache ich jetzt einen auf Öko oder nicht? Wir brauchen nur ein Tablett. Ja, von und zu. Sonnenwind. Ein Tablett. Zwei gegeben. Ja, eins reicht aber. Für uns beide. So, wir stehen jetzt hier an. Ihr müsst euch das vorstellen, hier ist jetzt Showcooking direkt vor uns, so. Und wir stehen jetzt hier an. Die meisten Leute stehen bei Salat an, aber da haben wir keinen Bock drauf. Wir sind schon neben hier. Warum halte ich denn das? Du hältst das mal. Was soll ich noch ja, das ist halten? Jetzt hier Schokokring und das ist total super. Und wir gucken uns das hier nebenbei an und machen halt den Abschaltimpuls mit euch. Genau. Na, habt ihr schon Hunger? Machst du Besteck drauf? Ja, machst du Besteck drauf. Was möchtest du denn? Ich weiß es noch nicht. Möchtest du Löffel haben? Ich möchte, glaube ich, einen Löffel haben. Oh, ja. Dann kriegst du auch noch ein Messer. Nee, ich nehme Penne. Alles klar. Also jetzt nehme ich jetzt Dinkelspaghetti oder nicht? Mache ich einen auf Öko-Tante oder nicht? Nein. Aber das hält länger satt. Ja, wenn du so fragst, ist viel besser. Nein. Okay, ja, alles klar. Wenn du so fragst, nein. Naja, ist ja gut. Mach doch, was du willst. Ja. Ja. Aber Leute, eigentlich wollte ich mit euch jetzt echt Dinkelspaghetti, so die hard, dass ihr denkt, Mensch, die Ellie, was ist das denn für eine? Ja, dann mach das doch. Nein, mach ich nicht. Ich wollte es mal probieren, aber ich mag das nachher bestimmt nicht. Und dann habe ich wieder so eine Fresse. Ja, gut. Gut, nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, ja genau. Soll ich das mal mit festhalten, Herr Sonnenwind? Nö, ich wollte das nur so ein bisschen umgreifen, damit ich hier so... Oh. Wir können das vielleicht, aber der Mann, der vor uns steht, der macht sich da total breit. Macht doch nichts. Warte, kennt ihr das so, wenn so Männer an der Bar stehen und sich so breit machen, weil sie denken, sie sind im Saloon? Das ist auch mal geil. Das ist, ja, das muss so sein. Ach, das muss so sein. Ja. Warum? Das darf ich nicht sagen. Das ist nicht jugendfrei. Gut, wir haben jetzt hier zwar aktuell nach X, weißt aber du überhaupt, dass wir mit Minderjährigen im Bett sind? Ja, komm, gib's ihm. Fello, ich war auf deiner Profilseite. Fello, du bist minderjährig. Also bei bestimmten Sachen musst du einfach bitte weghören. Was ist denn? Das ist schon okay. Du meinst, der weiß schon, wie das geht, oder? Mit Bienchen und Blümchen? Das meinte ich jetzt zwar eigentlich gar nicht, aber... Nee. Ist okay. Okay. Was wir immer schon so die ganze Zeit durch die Gegend geflammt haben und Kram. Und jetzt? Jetzt auf einmal. Jetzt ist egal, ne? Vorträge? Aha, ja. Das ist ja, der doch. Kumpel oder ja, so, nein, ne? Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht, wer es ist. Aber das ist toll. Weißt du, was auch cool ist? Wenn du aber die Hose ist schon mal nicht. Egal. Oh, ich fange jetzt an, über Leute zu lästern, weil die können das hören, Leute. Das wollen wir gar nicht essen. Nee, pass mal auf. Also der Fellow ist ja mit uns im Bett, haben wir schon festgestellt. Hat er gesagt, ja. Wo ist er eigentlich? Ach, ja, was ist denn jetzt mit dem Geld? Kriegen wir jetzt von dem Geld oder nicht? Das müssen wir nochmal klären. Wieso Geld? Ach so. Ja. Fragen wir mal. Fragen wir ihn mal, ne? Fragen wir ihn mal. Genau. So. So. Ich glaube, der Mann vor uns will Carbonara. Hast du eine Karte mit? Ja. Ich auch nicht. Hier stehen welche. Nein, die Karte zum... Ach so, die... Ja. Ja? Irgendwo, hier. Bitte. Ich hoffe, sonst haben wir ein Problem. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einmal Linguini mit Pomodoro, Fresco, e Basilico, bitte. Ohne auch? Chili. Ja. Wir machen einen Podcast nebenbei. Unsere Zuhörer sind immer live dabei, wenn wir irgendwo hingehen. Irgendwo essen gehen. Ja, wie gefällt Ihnen das denn hier? Gut. Sehr gut. Siehst du? So ist das nämlich gleich. Wir interviewen gleich nebenbei die Leute. Sind Sie öfter hier? Wir sind nur heute hier in Wiesbaden, aber ich kenne das Vapiano von München und großer Fan davon. Ja, ich auch, ich kenne das auch. Ich bin auch heute auch nur in Wiesbaden. Ne? Und wir treffen uns heute hier und habe ich gleich gesagt, da Vapiano gehen wir wieder hin. Letztes Mal in Köln waren wir da auch schon. Da weiß man immer, was man kriegt, ne? Überall gleich und super gut. Was sagen Sie denn jetzt zu der neuen Weinauswahl? Kenne ich noch nicht. Die ist super, müssen Sie mal gucken, wir haben richtig tolle Weine hier. Werde ich ausprobieren. Alles klar, dann viel Spaß noch, ne? Ich bekomme die Penne Arrabbiata. Hm? Das ist für einen Podcast, den wir machen. Genau. Komm. Ja, für uns selbst, ne? Für alle Leute. Abschaltimpuls. Kann man sich runterladen im Internet. Du, letztes Mal, als ich in Osnabrück, gibt es jetzt ja auch ein Vapiano. Ja? Ach, die haben sich alle noch total gefreut da. Okay. Der war ganz neu. Der war ganz neu. Mhm. Ja. Hatten wir jetzt gesagt, dass ich kein Knoblauch will. Nee, ich hatte nur kein Chili gesagt, ne? Das weiß ich nicht. Ja, danke. Tschüss, Ihnen auch. Dann musst du das vielleicht nochmal erwähnen. Ist egal. Ein bisschen, ja. Du nimmst nur Knoblauch? Und ohne Knoblauch, bitte. Nee, wieso? Ist mir doch egal. Du musst doch deine Frau mitleben. Nee. Nein. Das ist nein, okay. Kundenkontakt. Ja, gut. Ja, nee, ist klar. Karte. Und wo waren wir jetzt hingeblieben? Bei Fellow? bei Fellow und der mit uns ins Bett will. Nein. Nein, der ist schon. Der ist schon. Der genau. Mit wollen ist da schon gar nichts der, mehr. Der ist schon. Der uns dann Geld gibt. Bitte? Eventuell. Nee, haben wir schon, danke. Er hat jetzt gerade gefragt, ob wir Getränke haben wollen. Das ist jetzt für euch ein bisschen doof, wenn ich nur antworte und ihr wisst gar nicht, was die Frage ist. Ne? Ach, so, egal, genau. Ist normal. Das kennt ihr ja mittlerweile. Normale wir müssen jetzt aber ein bisschen üben für die nächste Gamescom, da freue ich mich schon drauf. Ich auch. Ja. So, aber Thema war eigentlich, hatten wir das jetzt schon durch? Ja, wir was? Hatten gesagt, Guild Wars 2, erste Storyline schon fertig. Ja, genau. Und unser Rezensent, der will jetzt auch mehr als ein Waldi spielen, hat er geschrieben. Ja. Der macht das also, was hier eigentlich jeder Guild Wars Spieler macht. Er spielt jetzt alle Klassen. Er spielt jetzt mehr als einen Charakter. Ja. Ja. Ja. Normal. Das ist nicht verkehrt. Nö, das ist ja auch, ja, das macht, ja, also das kommt ja eigentlich, also dieses Twinken, was er da schrieb, das kommt ja eigentlich aus geiles dem... Geiles Wort, ihr Lieben, ne? Twinken. Twinken, das kommt eigentlich aus WoW, so wie ich das mitgekriegt habe. Ach so. Weil du da ja dich so hoch konzentrieren musst, um dann den Charakter hochzubekommen, da konzentrieren halt sich halt die meisten auf einen Charakter und machen den halt richtig. Und das Twinken, dass du dann halt mehrere Charaktere hast, das ist da halt ein bisschen was anderes. Ich würde selber sagen, die machen unsere Charaktere nicht richtig. Nein, aber wir haben ein viel niedriges Maximallevel bei uns. Das ist ja auch super. Ja, das sag ich, das sagst du, das sagen manche andere, aber einige sagen... Aber viele finden das halt nicht gut, ne? Genau. Aber ich weiß nicht, ihr braucht jetzt nicht Charakter Level 100 zu sein, um toll zu sein. Mir reicht 20 auch. Ja, mir auch. Hauptsache, ich habe alle Rüstungen. Geht halt schneller. Ja, bitte. Er hat jetzt gefragt, ob ich Parmesankäse haben will und ich sagte mal ja. Mögt ihr Parmesan, ihr Lieben? Du sagst fast immer ja. Nee, vielen das Dank. Stimmt. So, dann stelle ich ihn mal zur Seite, damit die Lieben... Ah, nee. Ja, komm, ich komme mal zu dir. Was hältst du da davon? Ich kann stellen. Genau. Ich stehe dir mal im Weg. Jetzt viele Männer. Weißt du was? Ja. Unser Tagung heute, Statistiktagung. Ja, auch Parmesan bitte. Das ist die Hälfte Frauen. Auch noch Statistik. Die Hälfte Frauen. Super. Danke. Wie geil ist das denn? Dankeschön. So, wie kriegen wir das hier? So, nimm mal. Na komm, nimm mal mein Mikro. Super, ich kann jetzt Stereo reden, ihr Lieben. Das ist ja Wahnsinn. Oh, jetzt ist voll die Stange hier. Guck mal, die Leute gucken mal so erschrocken. Das ist so geil. Wenn die Mikro sehen, die gucken immer total erschrocken. Ich freue mich da immer drüber. Ja, genau. So, ich muss jetzt mal wieder zuerst hier gehen. Hier sind die beiden netten Damen am Tisch, mit denen wir hier am Tisch sitzen, haben uns jetzt einfach mal gerne nur so zugesetzt. Die freuen sich. Ja, ich freue mich auch. So, den Monitor habe ich auch nicht mehr. Brauchst du nicht. Monitor. Ah, alles gut. Dein Monitor ist super, meiner mal wieder nicht. Mein Monitor ist auch schlecht. Ja, nee, alles gut. Das war ja wieder mit Gefühl. So, jetzt Leute, ihr könnt lecker essen. Wie machen wir das denn jetzt? Mit Vollmond redet man nicht. So, schau mal. Oh, das sieht richtig gut aus, oder? So, bitteschön, meine Dame. Oh, danke schön. Eine Malette Pasta. Oh, guck mal hier, damit deine Riesling. Geheimrat J, ihr Lieben. Oh, den mag ich super gerne. Spätlese trocken, Riesling. Da bin ich sofort dabei. Ja. Ja. So, jetzt. Wir wollen eigentlich über Guild Wars auch noch. Ja, möchtest du jetzt... Möchtest du jetzt essen und reden oder essen? Abwechselnd. Wir müssen das können. Okay. Verstehst? Okay. Mit deinem Monitor. Ja. So. Ist gut. Ist gut? Jetzt nicht mehr? Ich krieg das schon hin. Ich hab das ja immerhin gekriegt. Ja, ich mach gut, das ja mit Gefühl. Du kannst es ja nicht so. Ich hätte gerne Besteck. Das ist beim Essen. Achso. Ah, warte mal. Ich geh auch grad nochmal weg. Bitteschön. Wieso soll ich weggehen? Nein, ich geh weg. Warum gehst du weg? Weil ich uns Servietten hole. Ah, okay. Ja, ne? Ja. Ich fang schon mal an. Ja, fang mal an und... Guten Appetit und versuche ich... Oh, Scheiße. Erzähl. Ich muss monologisieren. Lalala. Toll. Voll verloren, ihr Lieben. Ja gut, jetzt darf ich mich mit euch alleine unterhalten und sag mal, ist es das, was ich denke hier? Ist das Kork bei der... Nee, ist nicht. Ich sag mal Prost, ihr Lieben, ne? Köstlich. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr Riesling trinkt. Na, wahrscheinlich nicht. Weißt du, was ihr so für Alkohol trinkt? Du nicht, Fellow. Du trinkst keinen Alkohol. Davon gehe ich jetzt mal fest aus. Wenn ich bedenke, wie betrunken ich mit 16 war. Das war nicht feierlich. Ja. ich komme wieder und das Erste, was ich höre, ist Ellie, die irgendwas über betrunkene 16-Jährige erzählt. Hey, ich hab gerade... Ja, nee, ist klar. Ja. So. Wenn er getrunken hat, als ich 16 war. Stufenfahrt nach Berlin. Möchtest du das wirklich breitreten? Im bösen Internet? Egal. Also, das böse Internet gab es dann in den 80er Jahren. Achso, ja gut, da hast du auch wieder was. Okay. Das läuft überhaupt nicht. Dein Monitor nervt? Isra, mach mal. Bitte? Wie bitte? Der Monitor nicht funktioniert. Okay, ich mach mal auf Stopp, bitte. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ja, gut. Ja, hallo, denn hier sind wir wieder. Ich habe schon drauf gedrückt. Ach, das ist super, nee, toll. Also, das ist ja toll, wie du mir, ja. Leute, wir haben uns daran erinnert, wie Epic-Fail-mäßig wir unterwegs waren, als wir gezockt haben und versucht haben, mit euch Abschaltimpuls zu machen. Genau. Und da haben wir gesagt, okay, das wird nicht mit dem Essen klappen. Und deswegen haben wir jetzt auf Pause gedrückt. Das mit dem Monitor klappte auch nicht, weil die Kabel total verknuddelt waren ineinander. Verheddert, richtig. War das Wort, das du gesucht hattest. Das war das Wort, das ich gesucht habe, genau. Und jetzt habe ich gerade schön gegessen und jetzt trinke ich noch mal ein Weinchen aus und wir trinken noch ein bisschen Wasser und hinterher gibt es ja noch einen schönen Espresso Latte. Oder so, ne? Und oder noch einen Espresso. Nachtisch. Irgendwas Nachtisch? Geiles. Ja. Death by Chocolate. Oh. Danach bist du aber echt tot, nach dem Ding. Ja, ich esse sowas nicht. Du nicht, nee. Hm. Ich bin ja so eine Süße. Oh, ich stehe total auf Süßigkeiten, ihr Lieben. Eis, ja. Wir wollten über Guild Wars reden, ne? Da gibt's gar kein Eis, aber Süßigkeiten. Da kannst du auch deinen Süßigkeiten-Titel maxen. Genau. Mhm. Hast du gemaxt eigentlich? Im Real Life ja, online nicht. Oh Mann, oh. Ja. Ja gut, hast du recht. Mach ich auch nicht. Obwohl im Real Life mag ich Creme Brûlée gar nicht so. Creme Brûlée, nee, mag ich auch nicht. Das ist echt so, das habe ich glaube ich zweimal gegessen, das eine Mal davon in Paris. Also wo man denken muss, in Frankreich total super duft, da muss das eigentlich ganz toll schmecken. Danach war ich fix und fertig. Kein Wunder, bei irgendwie, weiß ich nicht, 20 Eiern, die da drin sind. Genau. Nee, ja. Creme Brûlée ist nicht so meins. Nee, meins auch nicht. Gut, Guild Wars, ihr Lieben, ne? Ja. Worüber reden wir denn heute? Über Guild Wars an sich. Ja, Helden. Ja, warum nicht, über Helden. Ja, Helden wurden ja eingeführt, wir erinnern uns in Nightfall. Da waren alle, glaube ich, ganz heiß drauf, ne? Als Helden eingeführt wurden. Ja, weil sie eine Möglichkeit halt gesucht haben, dass die Unzulänglichkeiten der Gefolgsleute, die wir ja in dem... Du möchtest sagen, dass Dunham unzulänglich ist? Nein. Nein, ich möchte sagen, dass Alesia unzulänglich ist. Makes poor movement decisions. Makes poor movement decisions. Ja, genau. Wo war das aber? Das war, fand ich... Das stand im Guildweg steht das. Ah, genau, stimmt. Ja. Makes poor movement decisions. Genau. Ganz grandios, ja, genau. Und diese Unzulänglichkeiten der... von mir aus, kommen Sie ruhig ran. Wir beißen nicht, wir interviewen Sie auch nicht, nö. Wir machen hier nur einen Podcast nebenbei. Guck mal, die gucken ganz panisch, wie immer. Alles gut. Ja, es ist Mikro, alle haben Angst. Es passiert nichts. Alesia, ja. Helden. Genau. Also warum, was sollte das Tolle an Helden sein jetzt? Warum wollen wir die? Die Helden wollten wir deswegen, weil sie eben, um das jetzt zum dritten Mal und abschließend nochmal zu sagen, die Unzulänglichkeiten der Gefolgsleute. Wolltest du mir sagen, dass ich dir nicht zuhöre? Okay, danke. Soll ich das nochmal erzählen? Nö, brauchst du nicht. Du kannst jetzt einen Satz zu Ende führen. Danke. Indem sie einfach die Möglichkeit bieten für den Spieler sowohl die Fertigkeiten, die Attributsverteilung als auch die Waffen zu bestimmen und dementsprechend... Kannst du den Satz schnell zu Ende sagen? Nee. Los, komm. Ich muss so lachen. Geil, neben uns haben sich gerade zwei Leute hingesetzt und das ist so Badehandtuch-mäßig, oder? Ja. Denn sie haben die Jacke auf den Tisch gelegt wie so ein Handtuch. Ja, die Deutschen sind so geil. Ja, das siehst du doch auch in der VW-Werbung. Ja, die ist auch gut, ne? Ja, erstmal die Handtücher hier raus. Und hier auch so. Was soll das? Warum können die Jacken nicht auf, warum muss die Jacke auf dem Tisch liegen? Warum kann die nicht auf dem Stuhl liegen? Damit sie dreckig wird. Ach so. Ah. Okay. Also, Helden total super, weil die können wir Waffen und Runen kann ich dann auch noch drauf machen. Und ich kann dementsprechend dann halt die Helden auch einzeln steuern und kann dadurch eine wesentlich effizientere Entscheidung für mich machen. Das verhasste Mikromanagement von Mentos. Mentos war das, ne? Der Mikromanagement so hasst. Ja. Ja. Mit Mentos haben wir letztens gezockt. Ja. Ich glaube, der war total geschockt, ne? Weil wir waren ganz ruhig. Ja, klar. Und wir sind nicht so die Laberköppe beim Zocken. Das glaubt man vielleicht, ist aber nicht so. Weil wir haben nebenbei auch Rollenspiel gemacht, was der Mentos jetzt nicht mitgekriegt hat, weil wir haben ihn nicht in das Rollenspiel einbezogen. Genau. Und weil das ging auch ein bisschen, hätte nicht so gepasst. Wir haben mit Mentos und Lisa gespielt. Wer war eigentlich Lisa? Lisa, seine Freundin, Gildenschwester, hat sich uns nicht so richtig vorgestellt, ne? Ahnung. Ich glaube, Bekannter hat er irgendwas gesagt. Also ich denke mal, die sind in derselben Gilde. Bekannte kann alles sein von, ich finde die ja so geil bis, Ja, und? Du weißt nicht, ich will das genau wissen. Ach so. Mentos, okay. Ich will das genau wissen. Okay. Lisa, liebe Mentos, in diesem Moment, greif dir einen Zettel, greif dir einen Stift und schreib eine E-Mail an Eddie, in der du bitte in 2 DIN-A4 Seiten festlegst, wie die Lisa zu dir steht. Mentos, kleiner Tipp, nimm lieber eine Tastatur, ne, für die E-Mail. Okay, nur mal so zur Info. Bei Briefe, wir haben noch keine Anschrift für den Abschaltimpuls, das nicht. Nicht? Nee. Das ändern wir. Ja, genau. Postfach. Nee, ich bin da neugierig, ne, ich möchte das wissen. Gildenschwester, Allianzschwester, was ist da los? Die ist nett gewesen, die Lisa. Die war nett, ja. Ja, fand ich sehr nett. Mhm. Mentos auch. Aber Mentos war ja, glaube ich, ein bisschen geschockt, weil wir so ruhig fahren. Okay, aber das jetzt nochmal so zum Mikromanagement und zu Helden. Ich springe immer gerne zwischen Themen. Das machst du auch gerne, ne? Das finde ich ganz toll. das war jetzt sogar ernst gemeint. Nein, aber der Vorteil an dem Mikromanagement ist ja, dass du es machen kannst, aber nicht musst. Ja. Ja, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Du kannst natürlich mehr Energie auf deine Helden auslegen, wenn du wirklich jeden Millimeter und tralalala das machst. Klar, aber es ist, die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ich sage nein. Ja, das ist anstrengend. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Und du kannst die Rüstung kaufen. Na, kaufen nicht, aber du kannst den Rüstung neue Rüstung geben. Genau. Das Wichtigste vergessen. Fessra. Tut mir leid, entschuldige bitte. Wie konnte mir das nur entgleiten? Ja, weiß ich nicht. Weil ich, ja. Weil du halt Mönch bist, ist klar. Ich bin halt Mönch. Lachsenmönch, ihr Lieben. Oh. Mit Cursing. Ja, komm, hör mir auf. Hey, ihr mit euren. Ja, okay. Ja? Nee, red nur weiter. Nix, alles gut. Alles gut. Ach komm, gib's mir. Da stehst drauf, ne? Wie die Sau. Ah, Lachsenbashing, findest du voll geil. Ja, alles gut. Ja, du hörst jetzt wieder weg, Fellow, ne? Das geht schon wieder, ne? So, der bezahlt mich noch dafür. Der Fessra jetzt. Das Lachsenbashing. Genau. Das wäre es ja auch mal. Gehst du zu so einer Domina, was willst du? Lachsenbashing. Ihr Lieben, er hat getrunken. Oh, das habe ich lange nicht mehr hingekriegt. Das ist geil. Ja. Das ist aber nicht nett in einem Restaurant, das weißt du auch nicht. Großartig. €500. Was? Ja, was? Teuer, ist was Besonderes. Okay. Extra Wünsche kosten. Oh Mann. Wer ist die? Ja. 500 Platin. Genau, 500 P. 500 P. Genau, für Lachsenbashing. Alles gut. Nee, das jetzt nur mal so für nebenbei. Viel mehr würde es mich frappieren, wenn sie das wüsste, was das ist. Ja, okay. Wir waren aber eigentlich bei Helden. Wir kommen irgendwie immer ab von diesen. Wen lernen wir denn als erstes kennen? Kos. Ja. Dein Liebling, oder? Den Epic voll, Fail, ja. Ich habe den Typen gesehen und habe gesagt, du siehst scheiße aus. Ja, was ist das denn? Geh zum Friseur. Niki, ich habe meine Haare schön, sondern das war einfach... Ich finde den cool. Kos ist bei mir bei allen Charakteren Level 3. Nee, ich glaube bei meiner Mesmerin nicht, weil da musste ich den ja mitnehmen. So, und ansonsten wird der nicht mitgenommen. Das mache ich nicht. Den müssen andere Partymitglieder von mir, die müssen den mitnehmen. Ja, wir müssen eine... Das ist ja die Scheiße. Weißt du, das ist zum Beispiel eine Sache in Nightfall, ja, die gefällt mir nicht. Du musst bestimmte Missionen machen, da musst du die Helden mitnehmen oder bestimmte Helden. Richtig. Und damit kannst du bestimmte Partymitglieder nicht mitnehmen, weil du ja irgendwie auf 4 oder so beschränkt bist. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, das regt mich auf. Ja, das ist, es ist, also ich finde es so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade. Also es ist, es war nicht, es war zwar entsprechend durchdacht von der, von Arena Band wahrscheinlich, aber es bindet ja natürlich die Helden auch so ein bisschen in die Story ein. Ja, also, weil sonst, wie sollst du sie sonst bekommen? Das ist halt so die Problematik an der ganzen Geschichte. Die Implementierung, danke. Noch ist das Glas nicht leer. Noch ist das Glas nicht leer, okay. die Implementierung war halt so ein bisschen, ich finde, die war so ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt. Ja. Ja. Also, und dann diese Storyline mit Koss und Talcora und so. Ja, gut. Ja, Melanie. Melanie. Ja, aber Talcora macht doch QQ. Ja, gut. Ja, gut. Fürstentochter. Any questions? Bitte? Ich habe eine ganze Fürstenfamilie. Any questions? Ja, und die sind alle bekloppt. Das hast du selber gesagt, die haben alle einen Schatten. Was denn? Überhaupt nicht. Also das gibt's überhaupt gar nicht. Ras ist super, das ist der beste Fürst der Welt. Dagegen ist, sind alle anderen Fürsten, ja, die wir hier haben. Ja. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Ich muss dir denken. Wenn ihr die muss mir denken. Der ist super. Und die ganzen anderen Fürsten hier, Bocca und Amtu und hier, wie heißt der andere noch? Amtu, Mentu, Metu. So ähnlich. Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Okay. Kenne ich alle nicht. Die sind, das sind alles... Ja, die verkriechen sich ja dann. Richtig, die bringen sich. Weichflöten. Richtig. Aber ja, mein Fürster bringt's. Ja, ja, wo ist er denn? Ja, wir spielen ja immer nur Mesmer und Dervish momentan, aber ich kann den mal holen, doch. Und dann wirst du mal Rito Power sehen. Genau. Toll. Ja, genau. ja. Jetzt hast du Angst, ne? Ja, wie die Sau. Wie die ich Sau. Als Mönch. Richtig. Ja. Ich als Mönch, genau. ja. Weil ich warte dann am Ödlandtor auf dich. Ja. Okay. Ja, gut. Ja, und also, wir haben jetzt hier Helden, reden wir mal über die Helden an sich, kommen Steuerung und so, läuft. Was wir gut finden, das ist auch ohne Frage so, wir können den Bild reinladen, so wie wir das wollen. Genau. Und das ist sehr knallermäßig. Aber jetzt reden wir doch mal Tacheles. Koss lehne ich ab aus faschionablen Gründen. Ich habe schon mal gesagt, ich stehe dazu. Ja. Das geht aus modischen Gesichtspunkten, geht das nicht. Ich stehe nicht auf die Frisur. Ja. Der Typ nervt. Ja. Und geht nicht. Ja. So, Talcora finde ich okay. Boah. Das ist halt so ein bisschen so Quengelkind. Die nennen wir ja mal Talki. Talki, genau. Talki ist okay. Aha. Dann müssen wir uns ja entscheiden zwischen Akolyt Susuke. Susuke? Susuke. Oder wie heißt der eigentlich? Susuke. Susuke. Und zwischen die Waldine. Akolytin Jin. Ja, Jin. Daran merkt ihr schon, ihr lieben Jin. Ja, die gibt's immer am Ende bei mir, weil Gin nehme ich nie mit. Ich hatte die am Anfang, also mit meiner Mädchen hatte ich als erstes Gin genommen. Und Gin? Wow, okay. Die hat nichts, ne? Tolle Frisur. Ja, die Frisur ist gut, ja. Ja. Aber ansonsten ich immer Susi. Susi ja, ist. Ja, ich auch. Aber die sind beide so ein bisschen farblos. Aber Susi finde ich irgendwie süß. Für mich hat Susi was. Der hat mittlerweile schon eine Storyline. Der ist verkappt irgendwie. Der kann seine Homosexualität nicht ausleben. Alles gut. Ich kann ihn verstehen. Ja. Deswegen nehme ich ihn immer mit. Okay. Deswegen das ist allemal besser Latex als das olle Pferd. Wann lernen wir das denn kennen? Das Pferd lernen wir später kennen, und zwar im Verlauf von Nightfall, wenn wir uns den Stützpunkt aufgebaut haben. Richtig. Und, das nervt mich ja immer so, diesen Stützpunkt ausbauen. Ja, das ist nervig. Und danach kommt dann das Galoppelpferd. Das Pony. Ja. Nee, also Schattenhuf. Ach, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich schüttel jetzt den Kopf gerade, ganz dramatisch, das geht und gar nicht. Das Gesicht dazu war geil. Wie war denn das? Das war so angewidert. So richtig angewidert. Ja, okay, ja. Das beschreibt das so mein Verhältnis zu Zed. Ja. Der geht mir auch so auf den Keks, ne? Mit seiner rassistischen Haltung gegenüber Menschen und so. Ja, ist ja so. Ja, ne, ja. Alles gut. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Weißt du, wir sagen ja, Zentauren nehmen wir auch mit, wir nehmen ja alles mit, wir nehmen Chars mit. Ja, du nimmst sie aber doch nicht mit. Ich nicht, du bist nee. Sowieso, du bist sowieso, du weißt, dass Koss ein, ne, maximal pigmentierter Mitbürger ist. Ach so. Ja. Ah. Kann ich mich jetzt schnell rausreden? Ich überlege gerade. Ja, wieso? Aber guck dir meine Charaktere an, die sind alle dunkelhäutig, alle. Bis auf meinen Necro, wo das keinen Sinn macht in meinen Augen. Ja. Ja, ja. Aber du bist nicht maximal pigmentiert. Das nicht so gut aussieht. Das geht ja bei mir auch wieder nach fashionablen Gründen. Und das ist zu so dunkel, passt ja denn nicht. Aha. Die Frisur. Du redest dich gerade immer weiter rein. Egal, was soll's. Ey, ach, nein, Leute. Wenn ihr mal wüsstet, wie liberal ich bin, aber egal. Ja, mich interessiert es überhaupt nicht, welche Hautfarbe Leute haben. Jetzt mal ernsthaft. Nein, das weiß ich. Total scheißegal. Aber Koss geht mir halt auf den Keks wegen der Frisur. Ja. So, die mag ich. Look ist nicht mein Style. So Rastafari und so. Ja. Ist halt nicht mein Style. Ich bin ja Messmer. Das passt zum Messmann. Ja, das stimmt. Also, der sieht ja wirklich grausig aus. Also, das muss man ja schon sagen. Du hast halt. Warum nehme ich das Pferd nicht mit? Das wollen wir nochmal gerade sagen, weil ich was gegen das Pferd habe. Weil das Pferd immer seinen fetten Pferdehintern ins Bild schiebt. Ja, nein. Das Pferd ist ein Zentaur, wissen wir auch, ja. Aber alles gut, wir müssen ja gerade nochmal, dass wir die Monitoren hinkriegen. Alles gut. Das ist empfindlich, ne? Aber ja, jetzt haben wir das wieder hingekriegt. Mhm. Und das Pferd hat immer seinen Hintern. Ich möchte meinen Charakter sehen. Ich möchte nicht Pferdehintern gucken. Ja, das ist ja eine legitime Aussage. Ja, so, und deswegen kommt das Pferd nicht mit. Genau. Aber wer richtig cool ist, ist der Meister der Gerüchte. Der stirbt leider ziemlich oft, aber ich finde den mal richtig cool, den Typen. Ja. Ja, gut, du kennst einen Necros. Also die zwei Necros, die du ja im Verlauf bekommst, das ist ja der Ulias und das ist der Meister der Gerüche. Du findest Gerüchte kühl? Gerüchte. Sag mir Gerüche, der Meister der Gerüche. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Du verunglimpfst ja sowieso immer alle. Ja, gut, stimmt. Aber das hat sich schon bei mir schon so festgesetzt, dass ich den jetzt gar nicht richtig sagen kann. Irgendwie. Ich spiel's also auch kaputt, Technik. Mach noch weiter so. Ich mach alles gut. Ja. der Meister der Gerüchte, also der ist schon ganz cool, aber Ulias ist halt, ja. Ich finde den jetzt. Die sind beide. Uli geht mir ein bisschen auf den Keks wegen seiner Battle Quotes. Okay. Aber ich finde Uli sonst super. Uli hat auch coole Rüstung. Entschuldigung, Leute, also bei mir geht das immer nur nach Style, weil ich meine, den Helden ist ja egal, die sind ja total austauschbar. Ich kann ihnen ja das Bild raufladen, was ich will. Richtig. Deswegen geht's nur nach Style bei mir. Ist doch logisch. Ja, nein, das ist ja auch. Und der Meister der Gerüchte, der hat absolut die geilsten Rüstungen. Warum habe ich als Negro nicht so einen geilen Mantel? Ja. Ja, richtig. Keine Ahnung. Genau. Weil du Flügel hast. Oh, jetzt gibt's lecker Essen, weil ich Flügel habe. Weil du Flügel hast. Weißt du, was das Problem ist? Wir kriegen jetzt hier kein Espresso und nix. Das müssen wir uns holen. Da müssen wir aufstehen. Was können wir nicht? Ja. Du willst mich dann wieder alleine lassen dafür? Bitte? Du willst mich dann dafür wieder alleine lassen? Wenn ich dir ein Espresso hole? Ja, ich muss es mal austrinken. Okay. Ja. Also, Ulias, die Necros sind cool. Ja. Find ich bis auch. Bis auf den dritten Necro, den magst du ja nicht. Oh, da hast du. Kommt ja erst in Dings. Ach, da sind wir noch gar nicht? Da sind wir noch gar nicht. Wir machen jetzt mal einen Nightfall-Helden. Okay. Dann hast du einen aber vergessen. Dunkoro. Wen? Dunkoro. Dunki. Ja. Dunki ist in Ordnung. Dunki ist. Kann man nicht sagen. Das ist wie Talcora. Ja, so ein. Ja. Farblos, mehr oder weniger. Ach nö, der kriegt ja dann so sein großes Special-Auftritt. Wegen seines Sohns. Ja. Ja. Da ist er. Du musst ja auch die ganze Flasche Wasser hier austrinken. Ja, du. Alles gut. Alles gut. Soll ich dir noch was einschenken? Ich mach das schon. Okay. Ich bin multitaskingfähig manchmal. Das habe ich jetzt gerade verpasst. Ich hätte jetzt dreckig lachen müssen. Stellt euch das vor, ihr Lieben. Möchtest du das nochmal? Nee, alles sagen? Gut. Also jetzt ist es ja rum. Jetzt ist es rum. Okay. So. Warum? Wollen wir jetzt kommentieren, was unsere Nachbarn essen? Nee, das Nein. ist jetzt unhöflich. Warum glaubst du eigentlich, warum willst du dreckig lachen, wenn ich sage, dass ich multitaskingfähig bin? Oh Gott, weil ich das Vorurteil, du bist ein Mann, du kannst nicht multitaskingfähig sein, okay. Gerade kolportieren wollte. Ach so. Ich hab's heute total mit Fremdwörtern. Das macht er, da hat, glaube ich, diese Statistiktagung irgendwie. Leute, also ich bin keine Statistikerin. Nein. Wollten wir nur noch mal sagen. Das bin ich nicht, aber ich hab durchaus auch manchmal mit Statistiken zu tun, ja. Du spielst gerne mit Statisten. Ich aber auch. Ja, ich auch. Aber du bist ja schon so eine Art Mönch, hatten wir ja schon festgestellt. Ich habe sogar schon mal dein Bild gepostet. Ja, aber trotzdem mag ich Statistiken. Statistiken sind toll. Finde ich auch. Ja. So, aber wir waren bei Dunki. Also ja. Dunki, den finde ich gut. Ist okay. Das ist ein reller Typ. Ja. Der heilt auch gut. Ja, in der Regel schon. Das ist ja so geil, das verstehe ich den ganzen Tag nicht. Manche Helden heilen gut und andere nicht. Dasselbe Bild. Dieselbe Klasse. Ja. Das ist genau wenn du die Gefolgsleute mitnimmst, dass verschiedene Krieger verschiedene Eigenschaften haben. Die sind vom Typus her anders, das heißt, die KI ist leicht anders geschrieben, dementsprechend gehen sie mit dem Bild, das sie haben, anders um. Ja gut, aber ich sag mal, das ist normal. Und Talcora ist, finde ich, eine super Protmonk. Genau. Die macht einen guten Job als Protmonk. Deswegen hat sie es ja auch in der Regel direkt am Anfang. Ja, also nein, aber sie macht auch einen guten Job. Aber es gibt auch Leute, die Protmonk sind, vermeintlich, KI-mäßig von der Ausprägung her und haben es trotzdem nicht drauf. Wer? Doch. Wer? Also finde ich schon. Wer? Wer denn? der, okay. Okay, der. Lina finde ich zum Beispiel gut. Ist schon ganz dunkel draußen, ist schon aufgefallen? Nee, draußen ist dunkel. Mhm. Ach, das ist kälter als draußen. Mhm. Ja, ich wollte gerade ablenken vom Thema, ihr Lieben. Okay. Wen haben wir noch? Das Goldchen. Der Melanie. Ach, Melanie, ja. Melanie ist so, oh, ich bin so geil und so. Und hässlich wie die Nacht, finde ich. Ja, finde ich auch. Deswegen passt das auch total gut zu Kost. Melanie nehme ich auch nie mit. Du meinst, die zwei passen zusammen, das stimmt. Nee, ich finde, die passen zusammen, alles gut. Ja. Ja. Melanie halt. Was ist? Du hast jetzt irgendwas gemacht, verstuckt, keine Ahnung, er hustet jetzt. Ach du Schande, muss ich den Notarzt holen? Ja, nein, nicht wegen sowas. Nee, erstmal den RTW, Leute, ich hab schon kapiert. Das ist gut. Okay. Alles gut. Ich bin eine Ersthelferin, ich müsste jetzt sogar was machen, dann können wir theoretisch. Ja, ne, ich wollte gerade sagen. Upsi. Ja. Melanie hatten wir, Melanie, erinnerst du dich bitte, wo ist denn das, wo wir draußen mit ihr rumrennen und sie die ganze Zeit, oh, ich merke irgendwie, dass die Natur irgendwie, oh. Ja. Wo ist das? Das ist, wenn du, große Halle Sonnensperre rausgehst in die Richtung. Nee, es ist, warte mal, Akkelwasser, nee, das ist, die ist unten, ist nicht die Sümpfe. Ich weiß es nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt. Ja. Oben links. Ja, oben links. Also für mich oben links, ihr Lieben. Können also doch die sonnenwertigen Sümpfe sein, aber ich weiß es nicht. Die geht mir, also das, ne? Das nervt wie die Sau. Das nervt, ja, das geht gar nicht. Aber wie? Ich habe das erste Mal gedacht, ich habe gedacht, was bist du denn für eine? Ja, die Natur ist böse, Hilfe, die Hilfe. Die Natur ist böse, ich so, komm, die Natur ist böse, was ist das denn? Geh doch, wähl Bündnis 90 die Grünen und geh weg. Genau. Ah, nee. Das geht nicht. So, wen haben wir denn noch? Ich bin lecker. Norgu. Kleines, dickes Norgu. Was ist denn da passiert, Leute? Tja. Ich sag hier, männliche Messma. Strampelanzug. Also, männliche Messma sind. Und dann noch so ein kleiner Wamberter wie vom ISA 12. Nee. Norgu, also ich habe ja so viel für Messma übrig, aber meine ganze Liebe reicht auch für Norgu nicht. Obwohl, wir haben ihn letztes Mal mitgenommen, habe ich ja gesagt, und Norgu hat echt einiges gerissen. Der ist eigentlich ganz gut als Messer. Aber er ist hässlich wie die Nacht, wenn du Kost nicht mitnimmst. Ja, und ja. Gut. Ist so. Sorry, Gor. Also sorry, Norgu, ist halt so. Aber da kommen wir gleich zu meinem anderen Liebling. Weil wenn ich nicht Kost mitnehme, ich brauche ja einen Krieger. Wen habe ich da? Gorin. Glatzi. Ach, Leute, ich stehe auf Gorin. Warum? Weil er immer wieder zu dir zurückkommt, um sein Leckerli abzuholen. Ich finde Gorin geil. Ja. Gorin hat bei mir auch richtig verloren. Der hat dick verloren. Das ist nämlich ein Schurkrieger. Der hat nur Zodiacus-Waffen am Start. Das heißt, der blinkt rum wie Sau. Ja, muss da vorne stehen, sich zum Horst machen. Das ist mein Krieger. Ich finde Gorin super. Und dann kommt er zurück und sagt mir, ich hab dich trotzdem lieb. Genau, und zwar nach jedem einzelnen Schlag. Nach jedem einzelnen Schlag, ja, das finde ich schön. Also nicht nach jedem Kill, das muss man nochmal unterstreichen, nicht nach jedem Kill. Nein, er geht nach vorne, haut einmal zu, dann läuft er zurück, holt sich Streicheleinheiten ab. Ganz bestimmt ist er nicht. Doch, und rennt dann wieder nach vorne. Ich find Goran super. Also Goran, wenn ich Krieger mitnehme, dann immer Goran. Ja. Ja gut, wer bleibt ja auch sonst anderes übrig? Ja. Also. Den Mai. Ja. Entschuldigung, ich habe jetzt eben an der Seite vorbeigefustet, weil ich genau weiß, wie das für eure Ohren ist, wenn ich da reinpuste. Schon mal gehört dabei. Ja, zehnmal schon mal gehört, auch schon mal mitgenommen. Nö, wenn ich eine Asse haben will, dann nehme ich Anton. Ach, Anton. Anton, Leute. Ne, da wollen wir noch nicht hin. Ah, hast du gesagt. Haben wir jetzt eigentlich alle? Ja. Echt? Ehrlich? Cool, egal. Anton, komm, erzähl. Auf. Anton. Da haben wir noch ein Para. Sorgolon. Sogolon, der ist aber doch, das ist doch da Händchen. Ach so. Morgan. General Morgan kriegst du noch. Richtig, genau. Den General. Oh. Ja. Den habe ich vergessen. Mhm. Ja. Mhm. Ein älterer Herr in unseren Reihen. Sugar Daddy. Meinst du, der hat Geld? Ja, der ist General. Als General verdient man Kohle, klar. Echt, ist das so? Graumilitär Herr. Ja, mit. Der ist verbeamtet? Kriegt er da Geld? Ja, natürlich. Was verdient er denn so? Der ist jetzt da, also ich, ja, keine Ahnung. Also Richter kriegen... Platin? Ah, keine Ahnung, 8.000 im Monat, glaube ich. Ja, das ist schon eine Ione. Generäle schon die Bombe, sagst du? Ja, natürlich. Vier Sterne General? Ja, sowieso. Der ist ja hier da so, der hat ja die ganzen Truppen angeführt. Der war ja Secretary of Defense, sozusagen. Ne, das ist ja der Minister. Das ist ja kein General. Aber ja. War Konteranmeldung. Nee, was sind die dann? Was? Oh Leute, ich habe keine Ahnung bei der Bundeswehr. Vergesst es. Soll ich da mal kurz was einschieben? Ja, mach. Ja. Letztens hatten wir so ein Treffen, dienstlicherweise. Bundeswehrwirtschaft war das. Da bin ich dann von der Wirtschaftsseite hin, weil von der Bundeswehrseite nicht, weil bei der Bundeswehr bin ich ja nicht. Und da habe ich mir gedacht, so ein Scheiß, ja, jetzt muss ich mir erstmal die Ränge reinziehen, damit ich nicht den General irgendwie als Letzten begrüße. Das war auch total super so, weil der Kommandeur in seinem Grünzeug da angewackelt ist, in seinem Tarnanzug. Und dann musst du halt eben schon gucken, was der auf seinen Schulterdingern hat, was ne? Was der da für Pattern auf der Schulter hat. Ja. Und weil den Oberstleutnant, den hätte ich ja irgendwie erstmal über ein paar andere was Leute gesetzt, wäre? Das wäre sehr falsch gewesen. Ja, das habe ich ja auch mir denn alles, ich sag nur Wikipedia. Ja, rockt. Schnell nochmal reingezogen. Ja, klar. Und dann habe ich mich nicht zum Haus gemacht. So. Das ist total verspannter, als Frau in so eine Kaserne zu kommen. Ich wollte dir gerade sagen, das muss man machen, aber das wird ja nicht funktionieren. Die benehmen sich immer total super korrekt, das ist total niedlich. Ja. Ja. Ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren. Probier's mal aus. Ich kann dir auch mal Schuhe von mir leihen. Ah, jetzt muss ich noch mal eben abschweifen. Ihr steht ja drauf, ich weiß das wohl. Es gibt bei uns so einen geilen Thread im War Tower. Da geht's um Schuhe. Da zeigen unsere User ihre Schuhe, die sie so anhaben. Das sind alles Sneaker. Sneaker rocken ja. Da ohne Ende. Manchmal sind auch Doc Martens dazwischen und so weiter. Ich habe mir überlegt, ob ich mal Fotos von meinen Schuhen machen soll. Was meinst du? Die sind ganz anders, oder? Die sind ein bisschen anders, nö. Warum nicht? Nein. Warum denn nicht? Nein. Jetzt schmollig. Jetzt schmollt sie. Genau. Ja. Wir reden über Helm, nicht über Schuhe. Wir schweifen nochmal ab. Back on track? Nein. Jetzt reicht jetzt dann. Besser mit Bossi. Okay, genau. Wir schweifen jetzt nicht mehr ab. Okay, Leute, was ich für Schuhe trage, vergesst es. Vielleicht später mal, vielleicht auch nie. Pestra will es nicht. Wenn ihr wissen wollt, welche Schuhe ich trage, dann müsst ihr mal Feedback geben. Dann müsst ihr mal Feedback geben, genau. Pro Feedback darf Eddie eine Minute über ihre Schuhe reden. Nein, gar nicht. Nicht? Ich kann ein Foto uploaden. Ach so, okay. Ja, gut. Ne? Aber die sind geil, oder? Die sind toll. So, back on track. Wir waren bei den Helden. General. Morgan. Ist halt, ne? Ich habe jetzt gerade mit den Schultern gezuckt, das konntet ihr nicht sehen, aber... Damit kannst du den... Der ist okay, oder? Der ist toll. Also mit dem kannst du den... wie heißt der? Die Ruinen von Mora. Ja. Die kannst du mit dem rushen. Da brauchst du ihn und brauchst noch zwei Nekros und ein 55 HP-Münch und dann kannst du das Ding rushen. Okay. In Normal-Mode und Hard-Mode und alles. Ich rushe ja nicht. Ja, aber ich? Du Sau. Tja. Ich spiele ja ganz brav durch. Ja, ich habe das ja auch durchgespielt. Nur wenn du jetzt, zum Beispiel da diese, das ist ja diese dumme Quest, also diese dumme Mission, die A auf Zeit geht und B, wo du da halt die Varish zweimal töten musst. Ja. Na? Weil erst das als Priesterin und dann, ach, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall geht mir tierisch auf den Keks. Ja. Und wenn du die Rest, machst du die halt innerhalb von 6 Minuten, du hast nichts zu tun, du stehst einfach hinten rum, kannst AFK gehen, gehst mal Kaffee trinken, vorne steht der Mönch und macht da so ein bisschen Hambledi-Hambledi und rum, da ist es. Ja. Ja. Also wenn jetzt du kommen würdest, ich weiß ja, du hast Nightfall durch, weiß ich. Wenn du jetzt sagen würdest, hey... Ein paar Mal. Eben. Wenn du jetzt sagen würdest, hier, ich will da schnell mal durch, dann würde ich das für dich rushen, ist überhaupt kein Thema. Nur halt bei Leuten, die das noch nicht durchgespielt haben, so händisch, würde ich das nicht machen. Das mache ich dann nicht. Okay, rushen... Rushen nur für Leute, die es auch schon wirklich einmal selber gespielt haben. Oder eben nicht durch mich rushen. Ja, das im Prinzip hier, finde ich gut. Das ist halt. Weißt du, wen wir vergessen haben? Jemand ganz Cooles? Rasa. Rasa, den am Anfang kein Mensch hatte. Und die ersten Leute, die den hatten, das waren die absolut geilsten. Das waren die Götter und Unsterblichen? Nummer 2. Ja, mal wieder. Ja. Das waren die Rissrüstungsträger und dann... Das war natürlich im Übrigen, war das genau der Krieger, der mir auch die Rüstung geschenkt hat. Ihr wisst schon, der Kamöter. Ja. Der hatte auch als erster mit Rasa. Ja gut, ich hatte ihn auch. War klar, relativ, oder? Ich hatte ihn auch relativ schnell eigentlich. Mhm. Ich finde, Rasa sieht super aus. Rasa ist cool. Das ist. Ist halt von der Storyline ist er so ein bisschen. Ja gut, nicht so. Aber Rasa ist halt vom Style her cool. Der ist cool, ja. Ja. Der hat auch bei mir eine neue Rüstung gekriegt. Ja. Und weißt du, was das Geilste ist? Mit meinem Main-Character habe ich Rasa, glaube ich, nicht. Ich weiß, das hat es gegeben. Ich habe mit fast allen anderen habe ich Rasa, mit ihr aber irgendwie nicht, weil vergessen bis jetzt immer. Ach so. Okay. Aber wir kommen da ja nochmal hin demnächst, irgendwann nochmal in diesem Jahrhundert. Ah ja, okay. Und dann machen wir den mal schnell. Ja, Mai. Oh, ja, Mai. Okay. So, wen haben wir jetzt noch? Jetzt würden wir dann so in Richtung Nightfall, sage ich. Ja. Eye of the North. Eye of the North gehen? Ja. Fangen wir an mit Gwen. Komm, Kleiderhammer hinterher. Ja. Ja, dann kannst du wählen Gwen. Bei dem Messmann zwischen Gwen. Leute, hört mir. Ja, genau. Du kannst wählen wieder zwischen Pest und Cholera. Genauso sieht es nämlich aus. Norgu. Aber Norgu finde ich. Ich habe nichts gegen dicke Leute. Oder nein. Nö, also dick finde ich ihn auch noch nicht mal. Vielleicht ein bisschen übergewichtig. Ja, ich sage, das ist so ein kleiner Wammbötter. Alles gut. Der kann wenigstens aber die alte Gwen mit ihrer ganzen Storyline und mit ihren scheiß Battlecodes, die geht mir so auf die Nerven. Apropos Battlecodes, das ist ganz toll. Ich hab ich das schon mal erzählt, die Story mit dem Bekannten, der mit dann, ne? Also, ein... Welche? Du hast ganz viele Storys mit Bekannten ich erzähl's erzählt. Ich erzähl's jetzt nochmal. Also, ein Gildenoffizier von mir. Die Story schon wieder, Leute, ihr wisst Bescheid. Gildenoffizier. Ein Gildenoffizier von mir. Ja. Monatelang nicht da gewesen. Kommt rein. Ja. Endlich mal wieder. Wir ziehen los. Ja. Wir rennen ein bisschen durch die Gegend. Ich habe Gwen dabei. Irgendwas flammt. Irgendwas geht. Er stirbt. Genau, er stirbt. Er ist als Krieger, steht vorne, stirbt. Du warst Mönch. Ich Mönch. Das Schöne war aber, er meinte so, ah, verdammt, das lag daran, dass der Messmer, Gwen, dass der Messmer, Gwen, nicht den Ehe unterbrochen hat. In diesem Moment kam der Battlecode von Gwen, es tut mir leid, Mutter. Das fand ich so toll. Da sagte ich dann nur, ja. Ich bin lachend zusammengebrochen wie jeder andere. Und da habe ich nur gemeint, ja, es ist okay, wir wissen jetzt, Dengar Hydor ist Gwens Mutter. Richtig, ja. Also mir geht die Frau so auf den Keks. Ja, nicht. Nein, aber mir geht sie deswegen auf den Keks, weil wir müssen die ja komplett die gesamte Ebon-Vorhut mäßig ertragen. Ja. Die ganze Storyline, die ganzen Primärquests. Ja. Sima. Oh. Ja. Nee. Ja. Und was mich am meisten nervt, bei übrigens allen Helden fast, sind die super Rüstungen, die haben. Und wir, die Spieler, die für das Game bezahlt haben, kriegen die Loser-Rüstung. Ich gehe jetzt mal Kaffee holen, weil das dauert länger. Ja, okay. Da kann, genau. Ich hätte gerne, was möchte ich denn gerne? Ich weiß es nicht, aber du ich möchte gerne so einen Cappuccino haben und dann möchte ich von diesem Nachtisch, das sind diese Dolci, warte mal, hier. Ich zeig dir das mal. Nee, nicht Espresso-Schokolade, das ist viel zu viel. Diese Kleinigkeit. Dieses italienische Gebäck hätte ich gerne. Die Pasticceria. Okay. Und ein Cappuccino, bitte. Pasticceria, Pasticceria, egal. Und was? Ein Cappuccino. Cappuccino. Okay. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Kriegst du hin. So, und dann kann ich mich jetzt mal 3 Stunden über Livia auslassen. Nein, nicht über Livia. Lass mich da dabei sein. Da möchte ich meine Kommentare einwerfen. Das möchte ich so anhören. Über Heider darfst du auch nicht reden. Über Heider auch nicht. Da möchte ich auch meine Kommentare mit einwerfen. Ja, ja. Über wen darfst du reden? Sagen wir mal Camus. Anton. Und Anton. Camus und Anton. Ja, Camus ist auch geil. Camus und Anton darfst du reden. Ja, also ich rede jetzt mal über die beiden Männer. Camus und Anton. Die finde ich super. Und den Anton... Der hat auch richtig was drauf, muss ich jetzt mal sagen. So fest geht jetzt gerade los. Ich gucke mir das jetzt mal genau an, hoffentlich macht er das alles richtig. Nee, jetzt aber mal ernsthaft, Leute. Also der Anton, der hat erstmal Bombenrüstung, weil, ich habe da schon mal drüber geredet, diese Geschichte mit den 3 Schwertern hinten auf den Rücken, da bin ich so neidisch drauf. Das möchte ich auch für meine Assassine haben. Weil, was ich schon mal gesagt habe, das macht wesentlich mehr Sinn, als 3 Tonnen Klingen an den Armen zu haben. Aber gut, habe ich nicht, egal. Und der Camu, der hat auch eine total schöne Rüstung. Und dem kann man auch später die altehrwürdige, glaube ich, ne, kann man ihm holen. Oder diese Bruderschaftsrüstung. Das sind alles richtig schöne Sachen. Und wir selber müssen uns irgendwie immer mit Variationen von der gleichen Rüstung begnügen. Und das ist echt unbefriedigend. Ja, ich bin darüber ein bisschen enttäuscht. Aber der Anton, der bringt es auch. Also skilltechnisch. Ich finde, den kann man super mitnehmen. Der stirbt gar nicht so häufig. Zenmai, finde ich, stirbt wesentlich häufiger. Und den Camus auch. Das ist ein vernünftiger Derwisch. Jetzt darf ich natürlich nicht weiterreden. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte jetzt gerade mal über Mox reden. Das ist ja so ein Konzept, das kann ich auch gar nicht gut mitnehmen. Aber vielleicht kann ich mich über den kleinen Weg mal auslassen. Ich bin ja nicht unbedingt ein Asura-Freund. Muss ich ehrlich sagen. Die gehen mir so ein bisschen auf den Keks auch. Die ganze Rasse geht mir auf den Keks. Jetzt weiß ich genau, was losgeht. Jetzt geht das ganze Geflame los. Asura, total super. Und die will ich spielen in Guild Wars 2. Und was soll das? Und... Nee, Leute, ich das ist nicht meins. Ich stehe da nicht so drauf und der Weg, der geht mir auch ein bisschen auf den Keks, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass mir diese ganze Asura-Storyline ein bisschen auf den Senkel geht. Obwohl ich da natürlich sagen muss, es ist auch ein bisschen traurig, wie der Vater denn stirbt und so weiter und man erfährt dann quasi erst hinterher, dass es der Vater ist. Aber gut, shit happens, ne? So, über Livia darf ich auch nicht reden. Ah, jetzt kommt eine Latte Macchiato und ein Cappuccino. Jetzt gibt's was zu essen, Gott sei Dank. Da bist du, endlich. Mir fällt schon überhaupt nichts mehr ein. Ich habe jetzt Anton und Camu durch. Ich habe schon gesagt, das sind super Typen. Die kann man jederzeit mitnehmen. Dankeschön. Und habe schon gesagt, dass ich kein Asura-Fan bin. Hast du es jetzt gehört? Ich kein Asura-Fan, deswegen weg auch nicht so unbedingt super. Und hab schon gesagt, die Leute können mich gerne anflamen, dass ich Asura nicht gut finde. Findest du Asura gut? Nö. Ja gut, so viel dazu. Festraum auch nicht. Ihr könnt gerne anderer diese Meinung kleinen, sein, haben wir ja nichts Ding, aber ja, das geht mir echt auf den Keks. Diese kleinen, dreckigen, besserwisserischen, ja, mehr auf den noch, Keks gehenden... Noch schlimmer als das Pferd. Ja, aber frag nicht. Die gehen mir so auf den Senkel, die sind so unglaublich nervig. Weißt du, einfach ja, ans Fußball nehmen, weg durch die Gegend, alles gut. Das Pferd und ein Asura. Headshot. Ja. Und Gwen. Und Gwen. Oh. Ich weiß, was ich als nächstes mitnehme. Da kannst du alleine spielen, doch. Ja, Mai, halt. Mach das doch. Ja, mach das ja. So, was sagst du denn zu Mox? Was ist das denn? Das ist sowieso, ich meine, wir müssen damit leben, ne? Ist ein Golem. Oh Gott. Ist ein Golem. Ich komme mit diesem Golem-Konzept auch nicht so gut klar. Ich probiere jetzt mal diese italienischen Gebäck. Dieses italienische Gebäck, ich hoffe, das war in Ordnung. Ich habe keine Ahnung. Da gibt es wohl mehrere. Keine Ahnung. Lecker. Mm. Okay. Das ist schön. So. Ja, Mox ist halt ein Golem. Das ist ja so eine Dreingabe von Arena. Lecker. Ja. Oh, Leute, lecker. Super. Ja. Ja. So, Mox, kostenlose Dreingabe. Von daher ganz in Ordnung. Mox ist ähnlich wie das Pferd. Er hängt ständig im Bild. Ja. seiner Größe. Ja, aber er ist wenigstens ruhig, finde ich. Tja, ja, das ist wahr. Also, ja. So, jetzt haben wir Anton und Camus, haben wir schon mal zwei super Typen, genau, die vorne Nahkampf machen können. Genau. Dann haben wir ja noch eine Tante, die vorne Nahkampf machen kann. Wer jetzt? Die liebe Jora. Oh Gott. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht jugendfrei. Sag doch. Nö. Warum sag nicht? Mal was zu Jora. Ja, Jora ist halt... Nein. Also, die meisten Männer, die ich kenne, die sie zuerst gesehen haben, haben gedacht, boah, was ein Arsch. Alter, wie geil ist das denn? Alle. So. Ich hätte das jetzt auf pubertierende Jungs eingeschränkt. Der wahr gewordene Traum von pubertierenden Jungs ist für mich okay. Jora. Ja, auch. Auch, ja, ne? Auch. Ja. Ich finde es jetzt nicht so alle toll. So, nein, ey, wie kannst du das denn sagen? Ich finde Jora doch auch geil. Ja, Leute. Ja. Also ich finde Jora in Ordnung. Sie ist so nett, aber sie ist jetzt nicht... Boah. Sie hat halt dicke Brüste, das ist alles. Ja, und haben andere auch. Aber sie hat einen schönen Hintern. Das muss mir ihr zugestehen. Ja. Das muss mir wirklich lassen. Also in den, ja. Ja. Okay. Dann? Was denn? Achso, ja, dann, wen haben wir denn noch? Ich weiß jetzt gerade akut gar nicht. Okten Steinheiler. Der Zwerg. Ich stehe eigentlich auf die Zwerge, ne? Die Deldrimor-Zwerge mag ich. Ja, der ist doch Deldrimor-Zwerg, oder? Ja, nicht? Aber Okten Steinheiler ist so ein bisschen der... Der ist so das schwarze Schaf, meinst du? Ja, würde ich sagen. Ja, und dann, und halt den, wie heißt der, den komischen, den Hobgoblin, den du dann dazu kriegst. Wen? Den Asura Heini. Weg. Weg, genau. Ja, weg habe ich schon. Da ist, weg war schon weg ja, für mich. Genau, ist schon. Schon durch. Ja, da ist der Name im Programm. Ja, du musst jetzt ein bisschen reden. Ich muss das jetzt hier aufessen, weil das ist lecker. Okay. Darf ich wenigstens einen Schluck trinken? Ja. Ja, darf ich? Warte, ganz schnell. Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung. So, ich bin wieder da. Ja, ist klar. Sexy. Ja, dann kann ich jetzt in Ruhe über Livia reden. Livia, Leute, ja. Nein, wobei Livia ist eigentlich gar nicht... Livia kam in dem ersten Cinematic ins Bild und ich dachte, ne. Du hast sie auch mit nicht gerade jugendfreien und schönen Begriffen tituliert. Was habe ich gesagt? Das möchte ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht wiederholen. Das ist super, ich habe das schon wieder vergessen. Aha. Als wir mit... Das hat wer mit wem haben wir gespielt? Mit Mentos. Mit Mentos, genau. Mentos hat das mitgekriegt. Ja, und? Also sagtest du Nutte. Was ist denn Nutte? Das ist doch noch nett. Das ist doch noch nett. Ja, meine Güte. Nein, aber, also bitte. Das ist eine Frau, die ihre Reize einsetzt. Ja? Und dann auch noch, okay, das muss man vielleicht sagen. Für Asura ist es ein bisschen kontraproduktiv, aber egal. Aber so jemanden dann gleich abzustempeln als Prostituierte, finde ich nicht nett von dir. Billignutte. Ich hätte das vielleicht noch spezifizieren müssen. Ich weiß nicht. Sie ist maximal 10 Euro. Ich weiß gar nicht, was du gegen die hast. Alles. Alles. Die hat scheiß gefärbte Haare, die hat ein billiges Outfit. Die ist richtig schlecht. Die hat aber eine glänzende Klinge. Das ist die gleiche wie die Thrombose-Strumpftante. Wenn ich die sehe, da werde ich zum weißen Mantel. Du bist weißer Mantel. Ja klar, aber dann bin ich ja wieder ausgetreten. Achso, geil. Okay. Ja, mein. Okay, gut. Ja, aber Livia ist ja gar nicht so mein Hobby. Das wäre auch noch schöner. Livia macht. Dann würde ich an dir zweifeln. Livia ist okay. Livia ist eine schöne Flucherin. Finde ich. Also sie kann gut fluchen. Also jetzt Skill. Wir sind ja, immer. Das noch passt ja auch. Helden. Ja, mei. Also das finde ich. Aber macht bevor sie ganz ich gut. Livia mitnehme, da muss wirklich. Nee. Meister der Subway. Gerüchte ist mein Mann. Ich war Subway. Mann, da muss alles schief gehen. Das geht einfach nicht. Achso, Subway sagt dir nichts, ne? Ja. Das ist so, das ist ein Bild, also ein Teambild, wo du mit drei Negros und dem Spieler und im Prinzip das Bild, die Builds der Negros so aufeinander abgestimmt sind, dass es so super funktioniert, dass du im Prinzip durch jedes durch jedes Gebiet von Guild Wars durchkommst, in Hard Mode oder Normal Mode, ohne dass du irgendwelche Probleme hast. Dann gibt's da nochmal das Discord-Build, mit den Discord-Negros. Damit habe ich jetzt nicht so tolle Erfahrungen gemacht, aber wenn du schnell mal durch irgendein Gebiet willst, dann nimmst du halt den Subway mit und dann brauchst du 3 Negros als Helden und dann führt halt kein Weg an Livia dran vorbei. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass man nur, weil man durch ein Gebiet durchführt, Livia mitnimmt. Aber gut. Ja, gut. Andere Leute, andere... Ja, du nimmst einen Assa mit, das würde ich nie im Leben machen. Der hat aber auch 3 Schwerter auf dem Rücken. Super. Die hätte ich auch gern. Nee, ist egal. Also Livia ist bei... Aber jetzt können wir mal über deinen Liebling reden. Mein Liebling? Dann rede. Nee, wieso? Das ist doch dein Liebling. Sterben doch von ihr. Nein. Warum? Ja. Mein Liebling, Haida. Ich finde Haida toll. Ja, ich habe ja auch schon von Anton geschwärmt. Ach so, okay. Ich finde Haida toll. Ich weiß gar nicht, was du gegen sie hast. Aber darüber haben wir doch schon mal geredet. Haida finde ich toll. Haida ist so jung, merke ich. Sexy. Das hat ich schon total vergessen. So jung, ja, richtig. Genau. Oh Gott. Sugar Daddy. Die zusammen mit General Morgan, das würde ich auch gern sehen. Meinst du, das wird was? Oh, sexy, klar. Echt? Die arbeiten auch gut zusammen, finde ich. Ah. Also ich mit meiner... Vielleicht stehe ich deswegen auch bei Anton, der ist auch so jung. Ist auch so... Okay. Sie wissen nicht, was sie tun, aber... Ach du Schande, das ist ja wieder ein Abschaltimpuls. Das hat Madonna gesagt. Hä? Das war nur ein Zitat. Ja, alles gut. Alles gut. Ja gut, also Haida. Du findest Haida super, weil sie jung und knackig ist. Nein, weil sie Paragoner ist. Und weil sie, obwohl, es ist eigentlich, naja, egal. Bitte? Was ist denn, naja, egal? Nein, Haida ist toll. Du stehst auf die Frisur. Ich stehe auf die Frisur. Die Frisur ganz toll. Mhm. Ich finde, ich stehe auch auf die Rüstung. Die hat so tolle Rüstung, ja, wie das ist ja wohl das nie bekommen. Die hat eine Hose. Ja. Die hat eine Hose. Und alle anderen Paragonas in diesem Game müssen halbnackt rumrennen, sehen aus wie... Arsch und Friedrich. Bitte was? Die Arsch und Friedrich. Hier lokal heißt es, was auch die Arsch und Friedrich. Ja. Das ist, die sehen, ja, gut, ich, ne? Wir sind hier in Hessen. Gar nicht. Wir sind in Hessen, ich darf Hessen sprechen. Die haben zum Teil Schuhe an, die sehen nach billigem Telefonsex aus. Ja. Ja, wir wissen, von welchen Schuhen wir reden. Oh Gott, Fellow, diesen Abschaltimpuls, den hörst du mal nicht. Das sagst du jetzt am Ende. Der weiß wohl schon, was Telefonsex ist. Nee, Fellow, brauchst du jetzt keinen Kommentar und Feedback zu schreiben, das weiß, alles gut. Ja. Ich habe schon ein Glas Geheimradiot hinter mir. War vielleicht doch keine gute Idee. Oh, alles gut. Du findest es gut, ne? Ich finde es toll. Ja, super. Ja, Livia hat eine Hose als Paragoner und das geht mir mal richtig auf den Senkel. Haida. Oh Gott. Ja, das Livia-Thema hat mich total geschockt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was daran. Ja, billig. Gott, die sieht nach einer Nonana aus. Alles 1 Euro. Herr Pesra versucht schon wieder zu trinken. Ganz gefährlich. Ja. Schön. Ja, nützt ja nichts. So, dann haben wir noch die, wie heißt die denn noch? Sag mal schnell, die Ritu. Oh je. Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die Rüstung ist gar nicht mehr schlecht, wenn du ihr eine andere Rüstung gibst. Warte mal. Nee. Sei, nee. Keine Ahnung. Sehr gut. Keine Ahnung heißt sie definitiv nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich mir keine Namen... Ich nehme die manchmal mit, ja. Ich habe die noch nie mitgenommen. Doch, ich schon, ja. Und die hat bei mir ja auch eine Elite-Rüstung, aber... Ja, die haben sie alle bei dir. Ja, aber nicht Livia. Vergiss es. Doch, die gar hat, glaube ich, auch eine. Die hat, glaube ich, auch eine, ja. Die sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, weil da ist mehr an, ne? Deswegen hat die eine. Wen haben wir noch? Ich habe keine Ahnung. Haben wir überhaupt noch einen? Warte mal. Nö, ne? Fälle auswählen wir es nicht. So, wen nimmst du denn immer mit? Was sind deine Lieblingshelden? Räder. Nein. Nein, da nehme ich relativ selten mit. Also es kommt ganz drauf an. Also wenn ich alleine... nur für spezielle Stunden. Genau. Nur für mich. Nur für mich. Da gehe ich auch immer nur zu zweit. Oh. Heider, und dann nachts alleine mit Heider. Heider und Fester. Durch Tour der Pein. Oh. Ja. So. Ja. War das auch geklärt? Und also wenn ich alleine unterwegs bin, dann nehme ich in der Regel nämlich die drei Negros mit. Weil ich dann als Zapfer unterwegs bin. Oder ich nehme halt irgendein Balanced-Bild mit. Will heißen, dass ich eben einen Mönch dabei habe, nochmal extra. Wobei ich da... Also ein Mönch, der dann heilt, weil du machst das ja nicht? Genau. Wobei ich da manchmal auch einfach auf den Helden, also nicht auf den Helden ausweiche, sondern dass ich da einfach einen Gefolgsheini mitnehme. Die sind übrigens sehr gut, ne? Also so Lina hatten wir ja schon mal und Menlo und so, das genau. Sind gute Gefolgsleute. Als Mönche genau. Kannst du gut mitnehmen. Dementsprechend nehme ich da eventuell dann eben so einen Gefolgsmensch mit, als Heiler nochmal und nehme dann halt ein bisschen Damage mit. Beziehungsweise im Paragon nehme ich manchmal, also als Balance-Build nehme ich den eigentlich ganz gerne mit, wenn ich ihn nicht gerade selber spiele, weil er kann einigermaßen viel Damage rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Also das ist relativ spektakulär. Ja, klar. Und von daher nehme ich die Heider zwischendrin mal mit. Die heißt nicht unbedingt oder nicht ohne Grund Imbergon. Imbergon, ja gut, der Imbergon ist ja ein ganz anderes Bild. Aber da reden wir nochmal drüber, wenn wir über Paragonas, das wird auch interessant. Über Paragonen reden. Ja, muss das gleich noch mit abbügeln, nein. Der Imbergon heißt aus einem anderen Grund Imbergon. Aber er nimmt schon richtig, richtig krass Damage mit weg. Ja. Also das ist schon nicht ohne Grund. Aber das Imbergon-Bild kann ja, ein Held kann das nicht spielen. Weil das Ganze auf PvE-Skills basiert, die ja die Helden leider nicht mitnehmen können. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Ja, shit happens. Sozusagen. Genau. Ja. Ja, also, ergo, Lieblingshelden haben wir jetzt immer noch nicht gehört. Meine Lieblingshelden, du hattest nur gefragt, welche ich mitnehme. meine Lieblingsheldin ist Heider. Ja, ja. Und die Heldin für gewisse Stunden. Genau, die finde ich ganz toll. Mhm. Und wen ich auch noch sehr mag, ist Susi, der Suzuki, der ist ganz toll. Für die anderen Charaktere. Okay. Egal. Und das ist der Meister der Gerüche. Gerüchte. Gerüche. Ja. Gerüche. Gerüche. Okay. Genau. Ja. Und du? Meine Lieblingshelden sind Susi auch. Okay. Ehrlich gesagt, ich bestehe auch auf Susi, weil, was ich ja schon sagte, ich finde Susi gut. Mit seinem lila Latexmantel. Ja, ich finde Susi hat was. Hat was, ja. Der genau. Muss einfach dabei sein. Richtig. Finde ich, mag ich. Ja, meiste der Gerüchte mag ich auch, weil ich finde, der ist einfach cool. Es ist richtig so eine coole Sau. Das ist eine coole Sau, richtig, der rockt's. Ja, so badass. Alles gut. Der rockt's ja. Einfach. Der ist ja. Cool. Okay. Und wen finde ich noch cool? Du musst jetzt gerade mal trinken. Du kannst doch den Löffel rausnehmen, dann stichst du dir den Löffel nicht unbedingt ins Auge. Normalerweise halte ich immer mit einem Finger den Löffel fest, ja. Dass das nicht passiert. Richtig. Aber das ging jetzt in dem Moment nicht, weil der Löffel auf der anderen Seite war. Ja, dann muss man den auf der anderen Seite tun. Hätte ich den so machen müssen. Ja, okay. Okay. Zeig mal. Super Welt. Ganz großartig. Das kann er schon. Ja, ganz, ganz toll kann er das. Und was hatte ich gesagt? Meister der Gerüchte, finde ich dufte. Und ich muss ja sagen, ich mag Talcora. Talcora? Ja. Und Koro ist auch nicht. Ich finde die nicht gut. Die sagt nicht viel, die nervt nicht, die macht ihren Job. Ja. Finde ich gut. Ja. Läuft. So wie du halt gerne hättest, dass Fessra wäre. Ja, Fessra spielt ja nicht Prott. Stimmt. Ja, von der Seite her kannst du mal haken. Ja. Ich spiele, wenn du passiv Prott. Habe ich ja. Wie du jetzt gerade spielst, ja Derwisch. Mit mir. Ja. Zwangsläufig. Ja. Du bist ja rollenspielmäßig gezwungen, Derwisch zu spielen. Genau, ich wurde genötigt. Ja. das ist halt so. Das ist halt so. Was soll man machen? Ist halt so. Was halt rum, ne? Ja, läuft. Ja, gut. Oh, der ist sogar nicht schlechter in Derwisch. Das ist super. Ja. Ja. Ihr Lieben, was ist denn bei euch los? Heldentechnisch? Also ich meine, ihr könnt uns auch alles andere schreiben. Wir nehmen alles, ne? Wir nehmen alles. Das habt ihr ja zu gehört. Unser PayPal-Account ist, wir nehmen auch Barüberweisungen, alles gut. Richtig. Ja, Fellow, hat das alles eigentlich gut geklappt mit dem letzten Abschaltimpuls? Gibt es da hoffentlich nochmal Feedback zu? Genau. No? Ja. Du lädst ihn ja extra absichtlich früher hoch, damit der arme Fell dann nicht nochmal Sonntag irgendwo hin muss. Das Kind. Oh Gott. Fell ist so jung, weißt du das eigentlich? Also im Verhältnis zu mir. Geht das schon wieder los? Ja. Geht noch weiter, alles gut. Nee, ich wollte jetzt gerade noch was sagen, aber das sage ich jetzt nicht. Ja, sag doch. Rechling. Komm, erzähl. Ja, okay, ja. Fellow könnte mein Sohn sein. Das weißt du, ne? Richtig. Richtig. Er könnte auch mein Sohn sein. Ohne Probleme. Ja, aber bei dir, da hast du schon früh angefangen. Ja, macht er nicht. Nee, aber bei mir wäre das auch mit nicht früh anfangen. Ja. Das wäre so ganz okay. Das wäre ganz okay, ja. Ja. Fellow, ich hoffe, ich bin cooler als deine Mutter. Nein, aber älter. Okay, ich werde jetzt die Rechnung bezahlen, weil danach werde ich, glaube ich, getötet. Du kannst meine Rechnung auch gleich mitbezahlen. Ey, das gibt's ja nicht. Wie kommst du denn darauf, dass ich älter bin als Fellows Mutter? Nein, das... Leute, das war total super. Ich habe ihm eben so einen weitwunden Blick zugeworfen. Lange geübt im Spiegel, ihr Lieben. Ja. Das ist halt wie ich. Ja, ist so. Der wird mir, nee, ist mir nur aufgefallen, weil wir haben ja einen Allianzbruder, der ist so alt wie Fellow. Ja. Und der hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht. Ja. Weil, war ich aber da dabei? Ha? Da war ich aber doch, glaube ich, da dabei. Da warst du oder? Dabei? Ich glaube schon. PS? Könnte sein. Ja, ich glaube, ich dabei. Ich weiß gar nicht, was mit dem jetzt ist momentan. Ich ja. Auch nicht. Und, ja, und das, da ist mir das erste Mal so aufgefallen, weil ich fühle mich ja gar nicht so alt. Auch wenn ich immer so rumrede. Ja, du erzählst, ja. Ich muss mir das ja selber glaubhaft machen. Mhm. Ja, wenn man deinen Worten Glauben schenken würde, dann würdest du jetzt schon am Krückstock gehen wollen. Wenn man ist immer so alt, wie man sich fühlt, beziehungsweise wenn du so alt wärst, wie du erzählst, dann wärst du schon seit 10 Jahren tot. Richtig. Ja. Bist du ja gar nicht. Nee, noch lebe ich. Ja, das war jetzt gerade so eine Feststellung. Ja, der hat dir das jetzt weggenommen, mein Lieber. Der hat jetzt einfach mal abgeräumt, der Kellner. Das war jetzt aber im Speed of Light, du. Das hab ich ja, mitgekriegt. Da einfach mal schnell abgeräumt, messmermäßig. Sexy. Okay. Nee, sexy ist der nicht. Wollen wir mal feststellen, das ist jetzt hier der Abräumer. Ich guck mir das den mal an, das ist so ein schmales Jüngelchen. Das ist kein Abräumer, meinst du? Doch, das ist ja kein Kellner, die gibt's hier ja nicht. Der ist groß und schmal, dunkelhaarig und irgendwie so ein Jüngelchen, der hat nichts. Aber der Abräumer ist kein Abräumer. Sondern? Ach nee, das ist, oh Gott, ja, Wortspiel. Aha, guten Abend. Ah, ja, super. Sag ich mal wieder, es liegt am Alter, krieg ich das nicht so schnell mit. Ach, ihr Lieben. Okay. So, aber wir wollen jetzt eigentlich wissen, könnt ihr auch unsere Kinder sein? Nein, das wollen wir jetzt nicht wissen. Welche Schuhe tragt ihr? Das wollen wir jetzt auch nicht wissen. Doch, eigentlich schon. Wir wollen das auch alles wissen. Nee, wir wollen jetzt mal wissen, ganz ernsthaft, was sind eure Lieblingshelden? Ihr könnt auch gerne sagen, Elli, das Pferd, das ist die Bombe. Genau. Du hast gar keine Ahnung. Du bist ein totaler Vollnoob. Das Leben ist kein Ponyhof. Eckige Klammer auf. Ja. Z. Eckige Klammer zu. Wir müssen sie nochmal erwähnen. Wir müssen sie nochmal erwähnen, schöne Gilde. Und finde ich auch gut. Und nein, also ihr könnt das auch mal anflamen. Naja, aber lieb anflamen, ne? Das sind zwei Worte, die sich miteinander ausschließen können. Nein. Unsere Zuhörer, die können das schon. Die können lieb flamen. Die können Deep Flame. Doch, das können sie schon. Deep Flame. Ganz Deep Flame. Und, Feedback. Wohin? Ja. Abschaltimpuls@fesra.com. Genau. Das wäre immer noch die Geschichte mit der E-Mail. Der liebe Fellow so grandios in Anspruch genommen hat. Richtig, das reicht eigentlich jetzt. Hat sie richtig bedient? Er hat sie richtig bedient, Wahnsinn. Ja, hat einen tollen Kommentar reingeschrieben. Genau, und dann möchten wir gerne wissen von, wie heißt denn der Typ? Ich will das jetzt wissen, warte mal, ich guck erst mal weiter. Reflex Scheisu oder so. Jetzt. Ja, guck du mal. Soll ich weiterreden? Okay. Ja. Abschaltimpuls@fesra.com oder als Kommentar in die zur jeweiligen Sendung oder ins Watttower Forum in der Kreativecke. Ja. In der Medienecke in den Tonspuren. Ja. Im jeweiligen Thema. Da könnt ihr dann auch nochmal einen Kommentar reinschreiben. Das ist ja unser Messmerspieler. So. Ja. Eigentlich, was ist denn jetzt, das müssen wir auch wissen. Wir müssen von Q wissen, wie das jetzt weitergeht. Bleibt Q in Amerika oder nicht? Das ist, mittlerweile ist das geil, ne? Wir müssen schon über so viele Leute informieren immer. Genau. Q, joggst du eigentlich noch? Wann sprechen wir uns mal wieder? Ich schätze mal nicht. Wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst, haben wir dann ein Date oder nicht? Was geht da eigentlich? Okay. Was? Das sind alles Fragen, die sind offen. Ja, ja, ist okay. Reflex du wolltest heißt da. Reflex Scheisu. Sag ich doch. Reflex. Jetzt kommen wir mal wieder. Duran Duran, The Reflex. 1885, ihr Lieben. Das erinnert mich jetzt spontan. Fand ich total super. Genau. Ja, ja, ja. Aber White Boys fand ich zu gut. War ja mehr so ein Fan von Union of the Snake. Okay. Okay. So viel dazu. Ich stehe dazu. Das waren die 80er. Da war alles und erlaubt. Und da war alles erlaubt. Und wenn ich jetzt sehe, dass Haremshosen wieder modern sind, das sind diese, ne, wo der Schritt in den Kniekehlen hängt, war jetzt in der letzten Frauenzeitschrift, die ich immer gerne lese, war jetzt, wie trage ich Haremshose richtig? Und dann sage ich, Leute, ich habe Haremshose mit 16 getragen, ich mache das nicht nochmal. Davon mal abgesehen, war das 90er. Bitte was? Das war ja 90er, das war ja MC Hammer. Hm? Ja, naja, nee. Die Haremshose das erste Mal aufgetaucht sind in den 80ern, das weiß ich hundertprozentig, weil meine beste Freundin kam bei uns in die 7. Klasse, damals habe ich sie kennengelernt und die trug nämlich, also ich hatte schon eine Haremshose an, aber die hat mich nochmal total gepornt sozusagen. So eine Geschichte, die halte ich ihr bis heute vor. Okay. Wenn ich sie mal so richtig beschämen will, dann sage ich, Sonja, Haremshose, und dann sagt sie, Fresse halten. Okay. Ja. Das ist das Schöne, wir sind bis heute befreundet, ja. Ja, ja. Q kenne ich auch seitdem. Ja. Haremshose auch? Nein. Q? Haremshose mal gehabt? Nein. Hallo, nein, da geht jetzt, doch noch was. Das darf ich jetzt nicht sagen, dann tötet er mich, glaube ich. Q, sieh zu, dass du ganz schnell nach Deutschland kommst. Wir müssen ganz viel besprechen. Das sage ich dir, wenn die Mikros aus sind. Ah, alles klar. Leute, wir müssen aufhören. Also wir wollen aufwissen, ob ihr Haremshosen. Nein, Quatsch. Also jetzt mal ernsthaft, Gilduhrs. Was sind eure Lieblingshelden? Warum, wieso, weshalb? Welche Bills haben die immer? Wäre auch ganz lustig, mal zu wissen. Spielt ihr Subway, spielt ihr Discord? Was habt ihr lieber? Genau. Habt ihr? Welche Waffen haben eure Helden? Welche Rüstungen haben eure Helden? Waffen, meine Helden. Achso, da muss ich jetzt mal schnell sagen. Jetzt verdrehst du die Augen. Meine Helden sind sozusagen meine Müllhalde für die ganzen grünen Waffen, die ich sonst nicht mehr habe. Meine auch. Das ist bei jedem, glaube ich, so. Ah, wir sind so geil, wir sind so geil. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Ah, ich bin so geil. Meine ganzen Helden haben alle Elite-Rüstung, ich auch. Und alle grüne Waffen, ey, Alter. Guckst du, blink, blink. Blink, blink. Erst wenn deine Helden anfangen, Qualwaffen zu tragen, dann wird's kritisch. Nee, alle. Nee. Meine Charaktere fangen schon nicht an, Qualwaffen zu tragen, ja. Aus den bekannten Gründen. Hässlich sind. Nee, bitte, ernsthaft. Ich kann Gorin, Zodiacus-Waffen, okay. Aber keine Stimme haben. Nicht. Kein Qualschild, der arme Mann, ey, der ist doch fertig. Kein Qualschild, keine Stimmgabel. Nee, der ist doch fertig mit der Welt hinterher. Ja. Der hat ein Trauma. Aber wir haben ja demnächst haben wir ja unseren Psychiater-NPC Martin Kehrstein hat gesagt, wir kriegen den. Gorn ist zu doof, um davon ein Trauma davon zu tragen. Okay, kann sein. Ja, der macht wenigstens, was du sagst. Der labert ja da nicht gegen. Ja. Hier gehst du da vorne hin, haust du auf Fresse. Ja, da gut, okay, mach ich. Kommst du wieder zurück, hast dich auf Fresse gehauen. Und jetzt? Ja, nochmal. Ja, so. Läuft. Ja, okay. Aber ist auch geklärt. Ich finde es toll. So, also ihr Lieben, wir wollen das wieder alles wissen. Ihr wisst, wo ihr uns findet, wo ihr hinschreiben könnt. Genau, haben wir alles gesagt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns essen zu gehen. Ja. No? Mir hat es gefallen, mit dir essen zu gehen, Nelly. Ja, mir hat es auch gefallen, mit dir essen zu gehen. Das ist cool. Oh, so sweet hier. Genau. Jetzt gehen wir alle nochmal auf Kuschelkurs. Kuschelkurs. Komm, jetzt fassen wir uns alle an die Hände und sagen piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Genau. Genau. Guten Appetit. Nein. Egal. Ihr Lieben, in diesem Sinne. Passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.